pas zur Wahl, denn ich weiß nur, was ich mag. Die Politiker ist immer zu spät, an ihrer besten Weste geht zu viel Dreck. Ich bin radikal, ich bin radikal, ich bin radikal, ich bin radikal. Weg mit der Ordnung, weg mit dem Staat, weg mit dem System auf einen Schlag. Keine Regeln, kein Gesetz. Ich bin radikal, ich bin radikal, ich bin radikal, ich bin radikal. Anarchie ist machbar, Anarchie ist machbar, Anarchie ist machbar, Anarchie ist machbar. Ich bin radikal, ich bin radikal, ich bin radikal, ich bin radikal. Anarchie ist machbar, Anarchie ist machbar, Anarchie ist machbar!